Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wir befinden uns auf der Promenade vor der Nordseeklinik Borkum und beobachten gerade das Meer, die Sonne, die Robben und alle anderen Leute, die gerade hier rumwatscheln. Um 12 Uhr gibt es wieder Essen. Heute gibt es, glaube ich, Rotbratbrasche oder sowas ähnliches. Und über das Essen kann man sich wirklich nicht beklagen, ob morgens, mittags oder abends. Also hier ist es richtig gut auszuhalten. Und also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, nach Borkum zu kommen. Also Borkum ist immer eine Reise wert. Kleine Insel, nette Leute und die Klinik füllt sich so langsam. Im Moment ist nur die Psychosomatik offen. Und eigentlich ist, glaube ich, auch die pneumatische Abteilung. Aber wegen Corona ist die unseres Wissens im Moment geschlossen. Bevor ich was Falsches sage, müsstet ihr aber mal googeln. Also wenn ihr in Reha kommt oder so oder kommen möchtet, kann man nur empfehlen, jedes Jahr mit Goldmedaillen überhäuft und so. Super nettes Personal hier und also hier kann man es wirklich aushalten. Moment, da kommt ein Fahrradfahrer. Fast wie in Oldenburg. Also hier muss man immer darauf achten, dass einem nicht ein Fahrradfahrer überfährt. Weil die haben irgendwie das Klingeln verlernt, aber naja, scheiß der Hund drauf. Im Moment sind es gefühlte 15 Grad. Oder das Thermometer zeigt 15 Grad an. Aber die Temperaturen sollen heute noch bis, glaube ich, 24, 25 Grad hochklettern. So, eben Aschenbecher suchen. So, das war's doch jetzt erstmal. Und wie gesagt, gleich geht's zum Mittagessen. Dann haben wir noch eine Gruppentherapie um 14 Uhr, glaube ich. Und dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, Borkum ist immer wieder eine Reise wert. Ob im Urlaub oder halt in Reha. In diesem Sinne, have a nice day, Oldenburg. Deine Stadt, eure Stadt, unser aller Stadt.